Lektion 10, Übung 2. Hallo, Li Huang. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Hallo, Sören. Das ist also das Extremo. Ein bisschen laut und viele Leute. Ziemlich voll ist es hier. Ja, das ist doch gut. Findest du nicht? Was möchtest du trinken? Eine Cola. Okay, Cola. Moment. Rita! Eine große Cola! Danke, Sören. Aber sag mal, wo ist denn das Geburtstagskind? Wo ist Tanja? Da drüben, die Blonde mit dem roten Pullover. Tanja ist meine Kollegin im Einkauf. Und wie alt wird sie? 25, glaube ich. 25 erst? Ich bin schon 26 Jahre alt. Hallo, Li Hua. Da bist du ja. Prima. Hallo, Thorsten. Sören, das ist Thorsten. Thorsten ist mein Kollege. Wir sind in derselben Abteilung. Ich weiß, ich weiß. Thorsten ist dein Kollege und mein guter Freund. Und weißt du was? Tanja ist seine Schwester. Wie? Thorsten, du bist ihr Bruder? Tanja ist deine Schwester? Ihr arbeitet beide bei Weidrich? Ja, ja. Wir sind eben eine große Familie in der Firma. Hier ist deine Cola, Li Hua. Komm, wir gehen mal rüber zu Tanja. Tanja, das ist Li Hua, unsere Praktikantin aus China. Li Hua, das ist Tanja, meine Schwester. Herzlich willkommen. Und das ist mein Bruder Thorsten. Freut mich, Tanja. Freut mich, Thorsten. Heute ist Ihr Geburtstag, nicht wahr? Ja, ja. Aber wir sagen hier alle du. Ist das okay? Einverstanden. Also, heute ist dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im neuen Lebensjahr. Danke, Li Hua. Und Prost. Prost. Prost.